Der Hungerstreik der RAF-Häftlinge hat sich ausgeweitet. Die Zahl der Streikenden liegt jetzt bei 16. Und damit wurde der Druck auf den Staat erhöht, mit dem die Mitglieder der Rote Armee-Fraktion eine Zusammenlegung in größere Gruppen erreichen wollen. Die Bundesregierung hat nach einer Kabinettssitzung dagegen noch einmal betont, dass sich der demokratische Rechtsstaat nicht erpressen lassen dürfe. Außerdem hat der Kanzler den Justizminister und dessen Staatssekretär Kinkel beauftragt, die Gespräche mit den Justizministern der Länder fortzusetzen und alle Bemühungen zu unternehmen, um eine Eskalation zu vermeiden. In einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit schrieb Ex-Kanzler Helmut Schmidt, man müsse klären, ob es eine Chance zur Einsicht und Umkehr der einsitzenden Terroristen gebe, wenn man sie oder einige von ihnen miteinander reden lasse. Wolfgang Jüngst berichtet. Viel ist es nicht, was seit dem Hungerstreik der RAF-Häftlinge vom Bundesjustizministerium mitgeteilt wird. 64 Tage nach Beginn für weitere Terroristen haben sich der Streikkette angeschlossen, bleibt es bei der Nachrichtensperre über die Aktivitäten von Staatssekretär Kinkel. Immerhin, nach der Kabinettssitzung heute äußerte sich Regierungssprecher Ost. Das Bundeskabinett hat die bisherigen Bemühungen und die Position, die vom Bundesminister der Justiz und insbesondere von Staatssekretär Kinkel in engster Zusammenarbeit mit den Ländern vertreten wird, nachdrücklich anerkannt und unterstützt. Die Bundesregierung unterstreicht nochmals, dass sich unser demokratischer Rechtsstaat nicht erpressen lassen darf. Alle Inhaftierten werden nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften behandelt. Isolationshaft oder unmenschliche Haftbedingungen, von denen Sympathisantengruppen der terroristischen Gewalttäter derzeit sprechen, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Das sehen die Anwälte der RAF-Häftlinge anders. Zum Gespräch zwischen Staatssekretär und Terroristin erläuterten sie gestern nochmals die Haltung ihrer Mandanten. Es hat in der Tat schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt von uns Kontakte gegeben, in denen wir auch von Anfang an deutlich gemacht haben, wo sich etwas bewegen kann und wo sozusagen auch von den Gefangenen eine Bereitschaft ist, über bestimmte Dinge zu reden. Das war der Punkt, dass wir erklärt haben, sie wollen eine Zusammenlegung in ein oder zwei große Gruppen. Etwas anderes kann es nicht geben, aber über den Weg dahin kann gesprochen werden. Da ist alles Mögliche verhandelbar. Was verhandelbar ist, muss Staatssekretär Kinkel erst noch herausfinden. Einen neuen Gesprächstermin gibt es noch nicht. Einer, der sich von der RAF lossagte, seit 8 Jahren im Gefängnis Fuhlsbüttel sitzt, sieht die Lage so. Das ist für, glaube ich, alle weiteren Generationen nach der ersten sehr ausschlaggebend gewesen, diese Haftbedingungen zu sehen und an Menschen zu erleben, die einem sehr nahe stehen. Da ist ja auch immer sehr viel Persönliches mit im Spiel. Das sind Leute, die man kennt und man weiß, mit denen wird so und so verfahren. Das ist für viele mit Motivation gewesen, den Schritt in den Untergrund zu machen. Und leider befürchte ich das auch in der Konsequenz bei diesem Hungerstreik wieder. Ich verstehe da auch nicht die Unflexibilität, wie damit umgegangen wird, wenn selbst der Verfassungsschutz schon vor dieser Entwicklung warnt und sagt, der Staat würde sich nichts vergeben, wenn er nachgibt. Es war ja bisher immer so, dass der RAF einmal durch die Eigenisolation, aber dann auch durch die Isolation und das Totschweigen von Staatswegen erspart geblieben ist, die Auseinandersetzung in weiten Bereichen mit Andersdenkenden. Ein erstes Mal, wo die RAF wirklich mit den Widersprüchen, die sie produziert, konfrontiert war, das war der Schritt der Familie von Bonnuel. Eben nicht zu sagen, bringt die Mörder unseres Bruders zur Strecke, sondern wir wollen von euch wissen, warum ihr das gemacht habt. Wir bezweifeln das, was ihr als Gründe dafür angegeben habt. Äußert euch dazu. Da war die RAF im Grunde genommen das erste Mal wirklich direkt konfrontiert mit einer Folge einer Aktion, die sie begangen hat. Ich denke, das ist viel besser, als die Leute zu isolieren. Da war man heute gespannt auf die erste öffentliche Rede des Kanzlers nach seinem Osterurlaub. Kohl hatte sich als Forum eine Versammlung von Mandatsträgern der CDU Schleswig-Holstein in Neumünster ausersehen. Sie wollten Grundsätzliches von ihm hören, Aufmunterndes, auch was die künftigen Führungspersonen der CDU im hohen Norden angeht. Matthias Knies hat in Neumünster zugehört. Ich bin der Meinung, die Politik der CDU ist sehr gut. Bloß, sie kommt nicht an. Und meine Ja, ich glaube, sagen zu dürfen, jahrzehntelang stelle ich auf jeder Versammlung die Forderung, dass die CDU etwas einfacher diskutieren muss mit der Basis. Ein Vorwurf, den Kohl so nicht stehen lassen wollte, wohl mit Blick auf seinen Regierungssprecher. In seiner Rede zuvor, in der er kein bundespolitisches Thema ausließ, ohne jedoch Neues erahnen zu lassen, hatte er allerdings eingeräumt, dass es Fehler gegeben habe, nicht in der Sachentscheidung, sondern im Verlauf der Entscheidungsprozeduren. Die Richtung, so sagte er, die stimme nach wie vor. Ich möchte Ihnen ganz einfach für mich persönlich sagen, ich sehe nicht aus der Hybris der Macht und aus einer Selbstüberheblichkeit unserer Partei unseren Weg als den richtigen an, sondern ich bin überzeugt, dass es jetzt und in dieser Stunde keine Alternative gibt. Wenn Sie das Wirtschaftsprogramm der Sozialdemokraten betrachten, wenn Sie Ihre Position zur NATO bedenken, wenn Sie in allen Feldern der Politik bis hin zu jenem immer wieder gepflegten Neidkomplex, der einen Riss ins Volk bringt und nicht zur Versöhnung beiträgt, Ihre Politik einmal nüchtern analysieren. Und wenn Sie sehen, was auf den beiden Flügeln geschieht, ist das nicht die Alternative. Es gebe derzeit eine große Welle der Emotionalität, da habe man es schwer, seine Argumente mit Vernunft an den Mann zu bringen. Und dann machte Kohl den rund 700 Mandatsträgern und Funktionären seiner Partei klar, was er will. Was ich einfach will, mit Ihnen zusammen, dass wir aus diesem Tief herauskommen, dass wir ganz nüchtern analysieren, ich sage es noch einmal, und dass wir erkennen, es gibt keine Alternative zu uns. Das ist die großartigste Idee der jüngeren Geschichte in der deutschen Parteienlandschaft, die Christlich-Demokratische Union. Balsam auf die Wunden seiner Parteifreunde und Lob auch zu Beginn der Veranstaltung für seinen Finanzminister Gerhard Stoltenberg, der ja am Wochenende seinen Landesvorsitz in Schleswig-Holstein abgibt. Aber kürzlich geriet er ins Zwielicht. Es wurde nämlich bekannt, dass er sich in einer Stiftung betätigt hat, die von Libyen finanziert wurde. Die Beteuerung seiner guten Absichten nutzten dem Abgeordneten nichts. Sein Engagement wurde von seinen politischen Gegnern genüsslich genutzt. Jetzt hat er sich aus der Stiftung MAG zurückgezogen. Alfred Schröder berichtet. Nach fast vierstündiger Beratung und Gesprächen mit Alfred Mechtesheimer trat der dreiköpfige Fraktionsvorstand der Grünen vor die zahlreich erschienene Bonner Presse und Antje Vollmer erklärte den Ex-Bundeswehroffizier zum Verlierer. Wir sind übereingekommen, dass Alfred Mechtesheimer seine Funktion als Stiftungsratsmitglied einstellt. Wir halten dieses Stiftungsprojekt weder mit den grünen Ideen noch mit der Arbeitsweise der Friedensbewegung für vereinbar. Das gilt sowohl für die konkrete Gestalt dieser Stiftung, vielmehr aber noch für die Frage einer finanziellen Abhängigkeit der Bewegungen, für die wir stehen. Wir sind der Meinung, dass politische Unabhängigkeit nicht ohne finanzielle Unabhängigkeit zu haben ist. Die politischen Motive Mechtesheimer seien zwar akzeptiert worden, die von ihm zu leitende libysche Gaddafi-Stiftung für Frieden und Solidarität wurde jedoch von Frau Vollmer und den beiden anderen Fraktionsvorstandsmitgliedern Helmut Lippelt und Jutta Oesterle-Schwerin für ungeeignet gehalten, das Feindbild Libyen und die politische Isolation des Landes aufzulösen. Nicht ganz überzeugend demonstrierte Mechtesheimer, der auch an der abendlichen Pressekonferenz teilnahm, Fraktionsdisziplin. Die Idee einer internationalen Stiftung halte ich nach wie vor für politisch richtig. Dafür ist aber eine breitere europäisch-arabische Grundlage erforderlich. Anders als der Fraktionsvorstand bin ich der Auffassung, dass Stiftungen nicht zwangsläufig zu politischen Abhängigkeiten führen. Schon vor dem heutigen Gespräch hat sich gezeigt, dass die diskutierte Stiftung in den Bewegungen einen Konflikt ausgelöst hat, der mit den Zielen dieser Stiftung nicht zu vereinbaren ist. Es war gespenstisch, was sich heute Abend in der Godesberger Stadthalle abspielte. Anschauungsunterricht wurde geliefert, wie sich hierzulande politische Extreme schon in naher Zukunft hochschaukeln könnten. Den Anlass bot eine Veranstaltung der Republikaner, die sich ausgerechnet Bonn ausgesucht hatten, um sich nach den Erfolgen in Berlin nun für die Europawahl zu rüsten. Schon vor der Halle warnten trotz strömenden Regens mehrere hundert Demonstranten die angereisten Kundgebungsteilnehmer vor der Illusion, sie, denen die Stadtverwaltung die Genehmigung für den Abend erteilt hatte, seien hier willkommen. In der Stadthalle selbst wurde es turbulenter. Kaum hatte Republikanerführer Schönhuber unter frenetischem Beifall seiner Anhänger den Saal betreten, schallte es ihm entgegen: Nazis raus. Ich fordere Sie noch einmal auf, den Rat zu verlassen. Es waren vor allem junge Leute, die sich den braunen Kaffeesatz nicht bieten lassen wollten, den sie in der Godesberger Stadthalle vor sich sahen. Die Extremen von der Rechten, nach eigenem Bekunden die neue Kraft, die wieder Sauberkeit und Ordnung in Deutschland schafft, konterten auf ihre Weise. Zunächst mit dem Absingen des Deutschlandliedes, dritte Strophe, dann wurden sie gewalttätiger. Handgreiflichkeiten und Schlägereien waren die Folge, bevor die zahlreich erschienene Polizei die linken Gegendemonstranten schließlich, ohne auf Widerstand zu treffen, aus dem Saal führte. Für Franz Schönhuber freilich war der Protest, der ihm entgegengeschlagen war, wenn man seinen Worten glauben darf, willkommen. Demonstriert nur, rief er den Opponenten zu. Macht so weiter, demonstriert und demonstriert und demonstriert. Jede Demonstration ist eine kostenlose Wahlhilfe für unsere Republikaner. Antisemitismus leugnete er, aber für seine genau gezielten Angriffe auf Heinz Galinski erntete er tosenden Beifall. Ausländerfeindlichkeit macht er sich, sagt er, nicht zu eigen, aber er trifft den richtigen Ton im Saal, wenn er ausruft, niemals dürfe es grundgesetzwidrig in der Bundesrepublik Deutschland ein Wahlrecht für Ausländer geben. Unter gab es nur Glückwünsche zum 59. Geburtstag. Sein Sprachrohr Friedhelm Ost: Kohl will die Aufgeregtheiten der letzten Wochen dämpfen und in Ruhe mit beiden Koalitionspartnern reden. Auch das FDP-Präsidium gab sich zurückhaltend. Die Liberalen stehen zur Koalition und warten auf die neuen Richtlinien, die immer noch der Kanzler bestimmt. Sie wollen ihm jetzt sogar Spielraum bis in den eigenen Besitzstand hinein gewähren. Es gibt ungeheuer viele Spekulationen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel auch sagen, wie ich mir die nächste Fußballnationalmannschaft vorstellte. Offenbar wissen alle sehr viel davon, wie man eine Regierung bildet. Sprach's und ließ so ziemlich alle Fragen offen. Eigentlich sollte jeder in seinem eigenen Sandkasten spielen. So hatte es Lambsdorff bisher immer gefordert. Wenn das jetzt nicht mehr gilt, gibt es Gelegenheit für eine große Kabinettsumbildung. Der CSU-Vorsitzende Theo Weigel, immer noch im Schatten des bayerischen Ministerpräsidenten, könnte seinen Einfluss als neuer Finanzminister vergrößern. Sozusagen im Ringtausch mit Jürgen Möllermann als neuem Innenminister. Der Wechsel von Rupert Scholz ins Justizressort, für den dann Kanzleramtsminister Schäuble auf die Harthöhe ginge, wäre nur folgerichtig. Die Liste lässt sich vervollständigen, aber zuvor will Helmut Kohl noch Aussprache in den Unionsfraktionen. Und auch die Partei verlangt diesmal Mitsprache. Generalsekretär Geißler meldete sich in anderer Sache, ließ aber durchblicken, dass es einen festen Termin für den Neuanfang gibt. Das Strategiegespräch der Union Mitte des Monats. Die Wahlergebnisse in Berlin und Hessen und auch die letzten Meinungsumfragen zeigen die Opposition im Aufwind. Das scheint sich bis nach Washington herumgesprochen zu haben. Jedenfalls musste der SPD-Vorsitzende Vogel auf seiner Amerikareise eine Menge Fragen nach möglichen neuen Koalitionen beantworten. Konferenz der CDU mit dem Bundeskanzler, Zuspruch von der Basis gefallen, die ihn auch dazu veranlasst haben mag, seine Absicht zu bekräftigen, in jenem Amte zu bleiben, das er gegenwärtig innehat. Aus Bonn berichtet Christine Heuer. Eigentlich sollte es bei der Aussprache der CDU-Kreisvorsitzenden mit ihrem Bundeschef Helmut Kohl allein um die künftige Organisation der Parteiarbeit gehen. Doch das Stimmungstief der Christlich-Demokratischen Union hat für starke Unruhe an der Basis gesorgt. So kam es zu einer, wie Generalsekretär Heiner Geißler vor Journalisten wörtlich sagte, kritischen Auseinandersetzung über die aktuelle politische Lage der Partei. Offen wurde in der Diskussion zwischen Basis- und Spitzenpolitikern eine Rückbesinnung darauf gefordert, was Solidarität in der CDU eigentlich bedeutet. Dazu Heiner Geißler. Es ist auch klar zum Ausdruck gekommen, dass niemand ein Amt ausüben kann, wenn er nicht sicher sein kann, dass er solidarisch unterstützt wird von der eigenen Partei, dass aber auf der anderen Seite es auch eine Solidarität von oben nach unten gibt, die darin besteht, dass diejenigen, die Ämter ausüben, die Mandate haben, sowohl im Stil des Auftretens als auch von der moralischen Qualifikation her, an sich eben höhere Maßstäbe anlegen müssen, als dies möglicherweise vom normalen Mitglied und vom normalen Bürger verlangt wird. Inhaltlich ging es unter anderem um die bevorstehende Europawahl am 18. Juni. Im Kampf um die Wählerstimmen will Geißler alle Parteimitglieder mobilisieren. In der Europawahl müsse deutlich werden, dass es zur CDU in der Bundesrepublik Deutschland keine Alternative gibt, erklärte der Generalsekretär und erläuterte seine Vorstellungen der richtigen Wahlkampfweise. Der Europawahlkampf muss nach meiner Auffassung streitig durchgeführt werden, zu einer großen Auseinandersetzung werden über die Zukunftsperspektiven der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf die Entwicklung eines vereinten Europas. Hier unterscheiden wir uns in den politischen Zielen weitgehend von den anderen Parteien, auch von der Sozialdemokratischen Partei, vor allem auch den Grünen, den Republikanern, nicht wahr, um diese Gruppe überhaupt in den Mund zu nehmen. Die Republikaner, um die es in der heutigen Sitzung auch gesondert ging, haben nach Geißlers Meinung nicht nur nichts mit der CDU zu tun. Ihre politischen Vorstellungen seien denen der Union sogar genau entgegengesetzt. Geißler bestätigte, dass es daher eine klare Position des Bundeskanzlers zu der auch parteiintern erörterten Frage möglicher Koalitionen mit den Republikanern gebe. Der Generalsekretär äußerte sich entschieden gegen die Republikaner. Wir wollen die Wähler zurückgewinnen. Aber wir bekämpfen die Partei, so wie wir die NPD bekämpft haben. Wir schließen Koalitionen mit dieser Partei aus. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten, nicht wahr, die bereit sind, mit linksradikalen Koalitionen abzuschließen, schließen wir mit rechtsradikalen keine Koalition. Geißlers Antwort auf die Frage, ob er selbst bei der anstehenden Kabinettsreform Minister werden und sein Amt als Generalsekretär abgeben wird, ließ durchblicken, dass der CDU-Politiker offenbar nicht unglücklich wäre, seine jetzige Arbeit fortzuführen. Dazu noch einmal Heiner Geißler. Es hat mehrere Diskussionsredner gegeben, die auch unter Beifall die Aufforderung ausgesprochen haben, dass ich Generalsekretär bleiben soll, dass ich diese Aufgaben weiterführen soll. Wir werden das alle gemeinsam miteinander richtig würdigen und auch beherzigen. Ich bin Generalsekretär und bleibe Generalsekretär, solange ich gewählt bin. Und ich werde diese Arbeit fortsetzen und diese Arbeit, die nimmt mich vollkommen in Anspruch, wenn sie richtig gemacht werden soll. Aber die Zusammensetzung des Kabinetts, die hat nicht der Generalsekretär der CDU zu verkünden, sondern es macht der Bundeskanzler. In der Koalition ist ein schwelender Streit neu entfacht worden. Im FDP-Präsidium war in die Glut geblasen worden. Die Partei will die umstrittene Wehrdienstverlängerung zum Wahlkampfthema machen. Wenn es ihr nicht gelingt, die Unionsparteien zu einer Rücknahme der erst im Januar von der Koalition bekräftigten Verlängerung auf 18 Monate Dienst zu bewegen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Wien läuft seit 12 Jahren eine Schmierenkomödie, die ihresgleichen sucht, der Fall Lucola. Es geht um die Versenkung eines Schiffes mittels einer Ladung Sprengstoff, um den dringenden Verdacht des Mordes, des Versicherungsbetruges und der politischen Kumpanei mit dem Ziel, die mutmaßlichen Täter zu decken. Es ist die größte politische Affäre seit Kriegsende in Österreich und es ist die Affäre der SPÖ, der Sozialistischen Partei Österreichs. Zwei hochrangige Politiker mussten bereits ihren Hut nehmen, ein dritter verstarb auf mysteriöse Weise. Jetzt haben die Lukona-Wellen auch bundesdeutsche Gestade erreicht. Thomas Schäfer hat den Fall rekonstruiert. Lukona, ein Schiffsuntergang und seine Geschichte. Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, immer auf Posten vor dem österreichischen Parlament. Im alpenländischen Nationalrat herrscht derweil zunehmende Ratlosigkeit. Eine Affäre hat nach 12 Jahren das Hohe Haus und seine Insassen erreicht. Der Skandal trägt den Namen eines Schiffes, Lukona, das heute in der Tiefe des Indischen Ozeans ruht. Und die Strudel ziehen der Reihe nach hochrangige Politiker in die Tiefe. Zum Beispiel Leopold Graz, Parlamentspräsident, Rücktritt wegen Lukona. Zum Beispiel Kurt Blecher, Innenminister, Rücktritt wegen Lukona. Zum Beispiel Verteidigungsminister Karl Freiherr von Lütgendorf, zunächst Rücktritt, dann tödlicher Schuss mit Dienstpistole in den Mund. Lukona, ein kleiner Frachter, der große Wellen schlug. Der Kapitän, ein Holländer, die Mannschaft bunt zusammengewürfelt. Insgesamt 12 Mann stark. 6 von ihnen ertranken beim Untergang der Lukona am 23. Januar 1977 im Indischen Ozean. Mit ihnen in die Tiefe gerissen wurde die Ladung. Eine teure Fracht, versichert jedenfalls mit 30 Millionen Mark. Wie wertvoll die Ladung wirklich war, darüber streiten seit 12 Jahren die Rechtsanwälte. Alle Zeichen deuten auf den größten Versicherungsbetrug, der je in Europa versucht wurde. Seit 3 Monaten müht sich in Wien ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Verwicklung hochrangiger österreichischer Politiker in die Affäre um den Untergang der Lukona zu ergründen. Leider stehen dem Ausschuss die beiden Schlüsselfiguren der Affäre nicht zur Verfügung. Die beiden Paradiesvögel der Wiener Politschickeria sind untergetaucht. Sie hatten die Lukona beladen und nach deren Untergang die 30 Millionen Mark von der Versicherung kassieren wollen. Rechts Udo Proksch alias Serge Kirchhofer, Schweinehirt, Zuckerbäcker und Hans Dampf in allen Wiener Gassen. Ich habe keine Skrupel gegenüber Menschen. Links sein Kompagnon, ein Mann, der sich gern, aber zu Unrecht, zu einer großen Dynastie zählt. Hans-Peter Daimler, ehemaliger Lastwagenvertreter, Projektleiter diverser dubioser Projekte. Ich fühle mich weder als Wirtschaftsdefraudant noch als Mörder. Dennoch tauchte er ab. Jüngst wurde er im Norden der Bundesrepublik gesichtet, dort, wo Walter Kantgate seinen Anfang nahm. Ein internationaler Haftbefehl gegen ihn existiert. Nur die Vollstreckung macht Schwierigkeiten. Er ist Bundesbürger, darf also nicht nach Österreich ausgeliefert werden. Jetzt will er sich stellen. In Kiel hat Daimler Hilfe gefunden. Bei einem Anwalt, der in der Bewältigung politisch-krimineller Affären seine Erfahrungen hat. Zuletzt vertrat er einen inzwischen verstorbenen Ministerpräsidenten, auch über dessen Tod hinaus. Der Kieler Rechtsprofessor Erich Samson bereitet das Wiederauftauchen Hans-Peter Daimlers juristisch vor. Dazu gehört eine akribische Untersuchung der letzten Reise der Lukona. Wir haben, das kann man auf diesem Bild sehr gut sehen, die gesamte Reise der Lukona mit allen Einzelheiten, allen Beweismitteln, auch allen eigenen Ermittlungen hier aufgeführt. Und auf dieser Zeitleiste lassen sich dann sehr leicht Widersprüche, Übereinstimmungen von Zeugenaussagen und Ähnliches feststellen. Ich darf vielleicht ein Beispiel nennen. Der erste Offizier hat immer erklärt, dass die Kanalbenutzungsgebühr am Wochenende bezahlt worden sei. Keinem ist aufgefallen, dass die Aussage nicht stimmt, denn das Ganze spielte sich am 11.01., einem Dienstag, ab, was weder im christlichen Abendland noch im Islam ein Wochenende darstellt. Es geht uns in erster Linie um die Frage, ob es tatsächlich so ist, dass man von dem Verdacht eines Unterganges der Lukona im Indischen Ozean sprechen kann. Und unsere Ermittlungen haben ergeben, dass da erhebliche Zweifel bestehen. Das Verwirrspiel bekommt eine weitere Dimension. Sollte die Lukona vielleicht noch munter über die Weltmeere schippern? Einer verneint diese These ganz entschieden. Der ehemalige Kapitän des Unglücksschiffes, Jakob Puister, gebürtiger Niederländer. Heute lebt er im mittelamerikanischen Costa Rica. Das Erste, was ich dachte, ja, was ist dann passiert? Das ist etwas, das könnte nicht sein. In einem Jahr sind sie aufs Schiff und zwei Minuten später ist nichts mehr da. Und sie haben auch Leute mitgenommen. Sie haben die Schrei gehört von der ersten Maschinist, die da mit untergegangen ist. Das höre ich noch, die Schrei. Ja, und die anderen Leute, die nicht mehr da sind, die sehen sie noch vor sich, die können sie noch. Ja, und was sagen sie dann von den Familien? Die wissen auch nicht, was passiert ist. Die sind ja auch alleine. Die sind nicht mehr, aber die Leute sind nicht mehr da. Das geht nicht vorbei. Ja. Es begann alles ganz zivil. Proksch gründete 1970 eine Briefkastenfirma in der Schweiz, die Zapata AG. Eine sehr persönliche Freundin wurde Geschäftsführerin. Geschäftliche Aktivitäten der Zapata AG sind nicht auszumachen, bis auf eine einzige, jene, die im Untergang der Lucona gipfelte. Zur gleichen Zeit erwarb Proksch mit staatlichen Subventionen auch ein heruntergewirtschaftetes Bergwerk. Zunächst ließ er in den Werkshallen Brillenfassungen fräsen. Doch das brachte keinen Gewinn. Dafür lagen in den alten Bergwerkshallen alte Förderbänder und Maschinen in rauen Mengen. Proksch hatte eine Idee. Er nannte es Projekt XP-19. Das hängt zusammen, die ganze Angelegenheit, mit dem Projekt eben XP-19. Das ist das Projekt für militärischen und zivilen Umweltschutz. Und die Maschinen, die man dazu macht, und die Anlagen, die man dazu macht. Gleich dabei und mit von der Partie die politische Prominenz. Zum Beispiel Leopold Graz, damals Bürgermeister von Wien. Immer an der Seite seines Freundes Udo Proksch. Der hatte es inzwischen zum Konditor gebracht, indem er die berühmte kaiserliche Hof- und Zuckerbäckerei Demel kaufte. Denn eines war dem Tausendsasser Udo von vornherein klar. Nur das feine Zusammenspiel mit der politischen Macht konnte auf Dauer Erfolg bringen. Im zweiten Stock des ehrwürdigen Kaffeehauses gründete er den Club 45, die sogenannte Rote Loge. Mitglieder wurden vor allem sozialistische Politiker. Unter ihnen Sinowatz, Wranitzky, Graz, aber auch der Verteidigungsminister Karl Freiherr von Lütgendorf, der sein Amt auf Proksch Empfehlung hinbekommen hatte. Dafür revanchierte er sich mit großzügigen Geschenken. Neben Flugzeugen versorgte der Staatsmann den Zuckerbäcker noch mit mancherlei anderen militärischen Zutaten. Auch fürs Training wurde gesorgt. 6 Monate vor dem Untergang der Lucona durfte Proksch auf einem Truppenübungsplatz mehrere 100 Kilogramm militärischen Sprengstoffs zünden. Fachlich beraten wurde das Wiener Allround-Genie vom Offizier Hans Edelmeier, rechts neben Proksch. Der Oberleutnant gilt als österreichischer Spezialist für Sprengungen. Gerade zu jener Zeit erschien von ihm eine Schrift mit dem diskreten Titel »Versteckte Ladungen, Wirkung und Konstruktion von Bomben«. Unter Mitwirkung der Sprengstoffspezialisten gingen rund 100 Kilogramm Heeres-TNT und einige Dutzend Panzerminen in Proksch-Besitz über. Derweil sorgte auch Sozius Hans-Peter Daimler für die Fortbildung. Bei einem holländischen Spezialunternehmen, Explosive Metal Working, bestellte er Fachliteratur. Auf diese Weise gründlich vorbereitet, wandte sich Daimler an die Bundesländerversicherung in Wien. Ein Seetransport sei zu versichern, und zwar im Wert von über 30 Millionen Mark. Der Frachtgegenstand, eine vollständige, in Komponenten zerlegte Uranerzaufbereitungsanlage zur Herstellung von Yellow Cake. Als Lieferant trat die Schweizer Zapata AG auf, deren Vizepräsident Hans-Peter Daimler den Vertrag unterzeichnete. Oberndorf Öhle im Kanton Luzern. In diesem Geschäftshaus residierte die angebliche Millionenfirma Zapata. Derweil hatte Udo Proksch das Grundstück einer stillgelegten Harzverarbeitungsanlage erworben. Dann wurden die alten Stahlkonstruktionsteile aus dem Stollen seines Kohlebergwerks hierher transportiert. Auf dem Gelände der Pinosa muss sich die alte Bergwerksanlage auf wundersame Weise in eine komplette, neuwertige Uranerzaufbereitungsanlage verwandelt haben. Wer sie geliefert oder gebaut hatte, darüber schwieg Proksch später eisern. Als Abnehmer der Yellow Cake Anlage fand er eine Firma in Hongkong. North Pacific Trading Limited, Briefpapier auf feinstem Bütten, mit Sitz im Star House. Das Einlagekapital der Firma betrug ganze 20 Hongkong Dollar, eine Briefkastenfirma. Herbst 76. Die angebliche Uranerzaufbereitungsanlage ist nach Chioggia bei Venedig transportiert worden. Dabei war es den Mitarbeitern von Proksch und Daimler gelungen, eine korrekte Zollabfertigung zu umgehen. Niemand hatte in die Kisten geschaut. Niemand außer Proksch und Daimler wusste genau, was im Schuppen des Adria-Docks wirklich lag. Dann wurde über die Reederei Coco del Mar, Sitz Panama, ohne dort registriert zu sein, ein Schiff geschartert, die Lucona. 75 Meter Länge, in Deutschland gebaut, seetüchtig. Neben Udo Proksch Kapitän Jakob Puister. Immerhin konnte der ehemalige Kapitän einiges an Merkwürdigkeiten bezeugen. So waren die Eigner der Ladung immer wieder selbst in den Frachtraum gestiegen und hatten persönliche Anweisungen gegeben. Bestimmte Container sollten zum Beispiel unbedingt am Zwischenschott stehen. Sonderbar erschien dem Kapitän auch, dass dieser gelbe Zylinder unbedingt auf das erste Deck neben das Zwischenschott gestellt werden sollte. Später vermuteten Experten, dass sich in diesem Behälter der Sprengstoff befunden hatte. Ganz zufällig hielt sich auch der Sprengstoffexperte Offizier Hans Edelmeier in jenen Tagen in Italien auf. Zuvor hatte er in Chioggia bereits ein Schiff besichtigt, welches wusste er später nicht mehr. Er, der österreichische Fachmann für versteckte Ladungen. Weil die Beladung sehr zügig vonstatten ging, konnte die Lucona 3 Tage vor dem ursprünglich geplanten Termin den italienischen Hafen verlassen. Es war der 6. Januar 1977. 4 Tage später erreichte die Lucona Port Said an der Einfahrt zum Suezkanal. Hier wurde das letzte Foto der Lucona aufgenommen. Es zeigt das Schiff hochaufschwimmend, die Ladekräne in Aktion. Die angebliche Uranerzaufbereitungsanlage wog nicht etwa 700 Tonnen, sie war viel leichter. Das Schiff war nur halb voll. Am 13.01.1977 passierte die Lucona den Suezkanal, durchquerte das Rote Meer und musste in Djibouti noch einmal in den Hafen. Es wurden Treibstoff und Trinkwasser gebunkert. Dann ging es weiter, über das 4000 Meter tiefe Becken des Indischen Ozeans. Dort, wo das Meer am tiefsten ist, liegt die Lucona heute. Noch in der Nacht wurden die Überlebenden von einem türkischen Öltanker gerettet. Ein Offizier befragte die an Bord gezogene Restmannschaft der Lucona und notierte im Logbuch, dass ihr Schiff infolge einer Explosion gesunken sei. 6 Besatzungsmitglieder seien getötet worden. Just in jener Nacht, als die Lucona versank, trafen sich ganz zufällig alle an dem Uran-Deal beteiligten Personen in der Schweiz. Das Treffen im Zürcher Hotel Baur-Aulac war schon länger für diesen Tag geplant. Mit dabei Udo Proksch, Hans-Peter Daimler, Hongkong-Treuhänder Corrigan, Verbindungsmann Vianello, Schiffssachverständiger Meotto und Zapata-Beauftragter Scarpa. Vom Telex-Anschluss dieses Hotels benachrichtigte man sich selbst vom Untergang der Lucona. In der Zapata-Zentrale ging das selbst verfasste Fernschreiben ein. Lucona explodiert und gesunken. Nur 8 Tage später trat der Proksch-Freund, Club 45-Vizepräsident und Zapata-Anwalt Heinz Damian an die Bundesländerversicherung heran. Er verlangte 15 Millionen Schweizer Franken als Akonto. Doch die Versicherung gab sich wider Erwarten zugeknöpft. Den Versuch zu beweisen, dass von hier doch eine Uranerzaufbereitungsanlage verschickt wurde, unternahmen Proksch und Daimler gleich mehrfach. Allerdings nicht mit dem gewünschten Erfolg. Das Proksch-Daimler-Unternehmen Zapata klagte auf Auszahlung der Versicherungssumme in Höhe von über 30 Millionen Mark, wurde damit aber 3-mal abgewiesen. Erst ein etwas zwielichtiger Schweizer Privatdetektiv namens Dietmar Guggenbichler brachte Bewegung in die zähe Geschichte. Von der Bundesländerversicherung mit Ermittlungen beauftragt, erstattete er 6 Jahre nach dem Untergang der Lucona Strafanzeige. Obwohl inzwischen von der Staatsanwaltschaft geführt, gingen die Ermittlungen kaum voran. Zwar wuchsen die Aktenberge, doch der Justizminister verhinderte immer wieder intensive Nachforschungen. Einmal stoppte sogar der Innenminister, Proksch-Freund Blecher, kurzzeitig die Ermittlungen. Die im Club 45 gesponnene Zuckerbäcker-Connection erwies sich als sehr hilfreich für die immer mehr in Bedrängnis geratenen SPÖ-Freunde Proksch und Daimler. Kurz bevor ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wurde, durfte Udo Proksch mit amtlicher Genehmigung auf die Philippinen reisen. Und dort wird er seither unermüdlich von der philippinischen Polizei gesucht. Bisher erfolglos. Hans-Peter Daimler ist derweil in die Bundesrepublik abgetaucht. Doch Mord und Versicherungsbetrug sind auch hierzulande strafbar. Es muss sich nur ein zuständiger Staatsanwalt finden. Jetzt will Daimler sich freiwillig stellen. Sein Anwalt verhandelt mit der Staatsanwaltschaft, um zumindest den Mordvorwurf vom Tisch zu bekommen. Bisher ging das daneben. So lehnte die Frankfurter Staatsanwaltschaft die Entgegennahme der 129 Seiten starken Einlassung ab. Eine gewisse Scheu, sich das österreichische Mammutverfahren aufzuhalsen, ist unverkennbar. Die letzte Fahrt der Lucona liegt mittlerweile 12 Jahre zurück. In ihrem Kielwasser ist das Korruptionsgeflecht österreichischer Politik deutlich geworden. Lucona, inzwischen ein Markenzeichen für die Alpenrepublik. So wie die Hofkonditorei Demel, die Lipizzaner, Waldheim und die Wiener Sängerknaben. Bundesweit befinden sich inzwischen 33 Mitglieder der terroristischen Roten Armee-Fraktion im Hungerstreik. Bonn. Bundeskanzler Kohl kommt am Abend mit dem CSU-Vorsitzenden Weigel zusammen. Thema der Unterredung ist die geplante Regierungsumbildung. Wie es heißt, will Kohl Weigel zum Eintritt ins Kabinett bewegen. Am Vormittag waren im Bundeskanzleramt führende Politiker der Regierungsparteien zu einem kurzfristig angesetzten Koalitionsgespräch zusammengetroffen. Bei dem Gespräch, an dem Bundeskanzler Kohl nicht teilnahm, ging es dem Vernehmen nach vor allem um die Umweltpolitik und nicht um die aktuellen Bemühungen, die Regierung umzubilden. Bonn. CDU-Generalsekretär Geißler will nicht ins Bundeskabinett zurückkehren. Geißler erklärte wörtlich: Ich bin Generalsekretär und bleibe Generalsekretär, solange ich gewählt bin. Auf einer CDU-Konferenz, an der die Vorsitzenden und die Geschäftsführer der über 250 CDU-Kreisverbände teilnahmen, wurde deutlich, dass die Basis der CDU den, wie es heißt, Kurs der Mitte beibehalten will. Das Treffen diente zur Diskussion über die neue Organisationsstruktur der Partei, die auf dem CDU-Bundesparteitag Mitte September verabschiedet werden soll. Bonn. Der Streit um die Wehrdienstverlängerung weitet sich aus. Der neue stellvertretende schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende Würzbach wirft Bundeskanzler Kohl in diesem Zusammenhang Führungslosigkeit vor. Würzbach sagte gegenüber den Kieler Nachrichten, dass Kohl die FDP bei der Wehrdienstverlängerung in die Pflicht nehmen müsse. Wien. Im Patientenmordskandal haben die 4 verhafteten Schwesternhelferinnen gestanden, 49 Kranke ermordet zu haben. Nach Polizeiangaben haben die 4 Frauen ihren Opfern nicht nur Überdosen an Medikamenten verabreicht, sondern diese auch auf grausame Weise erstickt. Die Behörden gehen davon aus, dass auf diese Weise lästige Patienten beseitigt wurden. Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes im Jahr 1992 bringt auch unerwartete Probleme mit sich, auf die soeben der Gouverneur der italienischen Zentralbank Ciampi aufmerksam machte. Er fordert von den 12 EG-Ländern verbindliche Regeln, um die illegale Geldbewegung des organisierten Verbrechens einschränken zu können. Ciampi muss es ja wissen, denn die italienischen Banken haben ihre langjährige Erfahrung mit den Mafiageldern. Aus Rom Informationen von Erich Kusch. Der Gouverneur der italienischen Zentralbank Carlo Azeglio Ciampi hat vor der Anti-Mafia-Kommission im italienischen Parlament davor gewarnt, die Gefahren, die mit der Liberalisierung des Kapitalmarktes verbunden sind, zu unterschätzen. Eine Liberalisierung, die kriminellen Organisationen wie der Mafia, der Camorra und der kalabresischen 'Ndrangheta noch größere Möglichkeiten gibt, Gelder, die aus dem Drogenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten herrühren, reinzuwaschen und die Wirtschaft wie ein Krebsgeschwür zu durchdringen. Der alarmierende Bericht des Gouverneurs der Zentralbank ist gleichzeitig eine Aufforderung an die Politiker, so schnell wie möglich entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzgeschäfte dieser kriminellen Organisationen zu unterbinden. Ciampi unterstrich, dass ungeachtet der guten Zusammenarbeit zwischen den italienischen Banken und den Justizbehörden schärfere Kontrollen notwendig werden. Die Normen des Binnenmarktes könnten in seinen Augen nicht ausreichend sein, um die kriminellen Aktivitäten der Mafia einzudämmen und zu bekämpfen. Die Freizügigkeit der Menschen, der Waren und des Kapitals öffnet auch der Mafia neue ungeahnte Möglichkeiten, ihr schmutziges Geld auf den internationalen Finanzplätzen zu investieren. Und das Bankensystem und die Justizbehörden der europäischen Partner sind noch weniger darauf vorbereitet, dem konzentrischen Angriff der Mafia zu widerstehen, als Italien, das immerhin jahrzehntelange bittere Erfahrungen mit der Mafia machen musste. Schon lange nicht mehr verbirgt die Mafia ihr Geld unter der Matratze, sondern hat sich in kriminelle Großunternehmen verwandelt, die mit Methoden des modernen Managements geführt werden. Das ist jedoch nicht ohne die zumindest stillschweigende Zustimmung der politischen Klasse möglich. Mit der Neuordnung des europäischen Bankensystems und der Liberalisierung des Kapitalverkehrs werden nach italienischer Auffassung auch der Mafia neue Türen geöffnet. Die Antwort darauf kann nur die Internationalisierung der Kontrollmaßnahmen sein. Das heißt, die europäische Gemeinschaft muss entsprechende gesetzliche Instrumente schaffen, um die Rechtmäßigkeit der Bankoperationen überprüfen zu können. Die italienische Zentralbank hat schon jetzt an Banken und Kreditinstitute Anweisungen gegeben, wie der kriminellen Verwendung der Bankdienste vorgebeugt und wie die Reinwaschung schmutzigen Geldes verhindert werden kann. Aufgrund dieser Disposition müssen Kunden die Einzahlungen von Bargeld in Höhe von über 20 Millionen Lire, das sind rund 28.000 D-Mark vornehmen, identifiziert werden. Und bei begründetem Verdacht, dass diese Gelder aus kriminellen Tätigkeiten herrühren, müssen sofort die Justizbehörden informiert werden. Außerdem empfiehlt die italienische Zentralbank, die internen Kontrollen zu verstärken, das Personal entsprechend auszubilden und die Dokumentation über Kontobewegungen und andere Bankoperationen so aufzubewahren, dass sie schnell konsultiert werden können. Die Einmeldung ist keine 20 Minuten alt, Vogel wird überholt von den Ereignissen. Es tut sich was, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Das ist richtig. Des Kanzlers Entschluss, mit seiner Kabinettsreform morgen vor die Presse zu gehen, der ist schon gestern gefallen. Heute wurde er durch Fraktionschef Drecker nach einem Gespräch mit dem Kanzler vor den Kameras des deutschen Fernsehens bekannt gemacht. Helmut Kohl ist darüber dem Vernehmen nach stark verärgert. Es wird also nur noch 19 Stunden lang spekuliert werden dürfen, wie die Kabinettsumbildung aussieht. Bevor der Kanzler morgen um 15 Uhr zu einem Besuch in die Schweiz fliegt, will er vor der Bundespressekonferenz Klarheit schaffen. Bisher war man davon ausgegangen, dass er das Ergebnis seiner Planspiele erst Montag, Dienstag nächster Woche sich von der Bundestagsfraktion der CDU-CSU absegnen lassen würde. Der Druck von der Basis, endlich nicht mehr nur über Kabinettsumbildungen zu reden, sondern sie zu machen, war aber so stark geworden, dass der Kanzler seine ursprüngliche Zeitplanung nicht mehr einhalten konnte. Wie das Personaltableau nun aussehen wird, ist noch völlig offen. Es wird unglaublich viel spekuliert, aber es gibt konkrete Hinweise dafür, dass im Kanzleramt noch kein endgültiger Entwurf in dieser Stunde steht. Das wird man erst morgen früh wissen. Eines ist sicher. Geißler geht nicht ins Kabinett. Das hat sich nur Wahrscheinlichkeit verdichtet. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Theodor Weigel neuer Bundesfinanzminister. Der derzeitige Amtsinhaber Stoltenberg wird seiner Verdienste und Qualitäten wegen nicht aus der Regierung ausscheiden, wie es gelegentlich hieß, sondern vermutlich Verteidigungsminister werden. Rupert Scholz kann Kohl wegen koalitionsinterner Widerstände wohl nicht mehr halten. Ein Wechsel wird auch im Innenministerium erwartet. Auch der Stuhl des Wohnungsbauministers Schneider wackelt. Aber wie gesagt, genaueres in spätestens 20 Stunden. Ja, machen wir da weiter, alles oder nichts. Die RAF-Häftlinge hungern bis zum bitteren Ende, wenn der Staat nicht bereit ist zur Zusammenlegung in ein oder zwei große Gruppen. Das SPD-Angebot steht ja, Zusammenlegung in Gruppen von 4 bis 6. Doch da gibt es bisher nur ein Abwinken. Entscheidung im Kanzleramt. Kohls neue Kabinettsliste ist fertig. Ausstiegsplan für Wackersdorf. Die umstrittene Wiederaufarbeitungsanlage für Brennelemente soll nicht fertiggestellt werden. Schamir sucht Rückhalt. Israels Ministerpräsident bei der jüdischen Gemeinde in New York. Verehrte Zuschauer, guten Abend. Eigentlich hatte der Kanzler die Details seiner Kabinettsumbildung bis zum kommenden Dienstag in Nebelwolken hüllen wollen. Doch nun hat sich die Bonner Wetterlage geändert. Schon morgen will Helmut Kohl seine neue Ministerriege präsentieren. Heute jagte im Bundeskanzleramt ein Termin den nächsten. Die Minister Stoltenberg, Lehr, Blüm, Wilms und am Abend auch, gerade aus Israel zurückgekehrt, Verteidigungsminister Scholz waren dort. Ebenso der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff und CDU-Fraktionschef.